Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 23. Der Feind vor der Stadt. Frodo und Sam standen wie angewurzelt in der Höhle. Sie konnten es kaum fassen, dass sie das ekelerregende Geschöpf mit den vielen Augen in die Flucht geschlagen hatten. Gollum hatte sie hereingelegt, das war klar. Doch im Moment kümmerte es sie wenig, wo sich der Schuft versteckt haben mochte. Sie waren einfach froh, der Falle entronnen zu sein. Nun galt es auf dem schnellsten Wege, den Pass von Cirith Ungol zu erreichen. Ihre letzte Möglichkeit, ins Innere von Mordor zu gelangen. Machen wir, dass wir aus dem stinkigen Loch rauskommen. Ja, ja. Schnell, Sam. Komm, komm. Sie rannten den Gang entlang, aber der Ausgang war versperrt. Frodo hob die Fiole hoch und sah vor der Öffnung das Netz einer Riesenspinne, gesponnen über die ganze Breite und Höhe des Gangs. Jeder Faden war dick wie ein Seil. Spinnenweben. Machen wir uns ran an sie. Die Augen! Sam, pass auf die Augen auf! Sind nicht zu sehen. Und... Geh auf! Drauf! Drauf! Ein Fluch soll diesen Gollum treffen. Es widersteht meinem Schwert. Warte, Sam. Lass uns sehen, was Stich ausrichten kann. Dann führte Frodo Streich auf Streich und zerfetzte das Netz. Die blauschimmernde Klinge fuhr hindurch wie eine Sichel durchs Gras. Sie sprang durch die Öffnung nach draußen. Zu beiden Seiten ragten die dunklen Felshörner in den Himmel. Ein rascher Lauf, eine kurze Strecke und Frodo würde es geschafft haben. Der Pass! Der Pass! Komm, Sam, komm! Lauf, dann sind wir drüber, ehe uns jemand aufhalten kann! Sam kam hinterher, so schnell ihn seine Beine trugen. Eine Furcht trieb ihn, eine drohende Gefahr, die er nicht sehen konnte. Der Vorsprung seines Herrn vergrößerte sich, und dann kam sie. Zu seiner Linken sah er plötzlich das widerwärtigste Geschöpf herauskommen, das er je erblickt hatte. Kankra trank das Blut von Elben und Menschen und war fett geworden über ihren Schmäusen. Fast wie eine Spinne sah sie aus. Augen wie Traum, große Hörner, einen kurzstieligen Hals vor dem geschwollenen Leib und zwischen ihren Beinen baumelte ein aufgeblähter Sack. Ein mörderischer Gestank ging von ihr aus. Doch Sam kam nicht mehr dazu, seinen Herrn zu warnen. Pass auf, Herr, ich... Eine lange, feuchtkalte Hand legte sich ihm auf den Mund und eine andere packte ihn am Hals, während sich etwas um seine Beine schlang. Endlich, mein Schatz. Wenn wir ihn... Er hat Stinker gesagt. Zu uns. Ja. Sicher, Hobbit. Wir nehmen diesen. Sie wird den anderen kriegen. Ja, lass los, Stinker. Loslassen oder ich schlage dir den wappeligen Kopf ab. Ja. Kanka wird ihn kriegen. Nicht Smeargol. Er hat versprochen, dem netten Herrn nichts zu tun. Wir nehmen diesen hässlichen, dreckigen, kleinen Schnüffler nehmen wir. Oh ja. Yeah. Verschwinde! Nimm die Hände von mir! Sam warf sich mit aller Kraft nach hinten und schüttelte Gollum ab. Er zog sein Schwert und drang wütend auf den entsetzten Gollum ein. Der quietschte und hüpfte wie ein Frosch nach rechts und nach links, versuchte den Schwertstreichen so zu entgehen, dann rannte er in die Dunkelheit. Frodo indessen lag mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden und das Ungetüm beugte sich über ihn, so versessen auf sein Opfer, dass es auf Sam, der hereinalte, nicht achtete. Mit einem Schrei sprang Sam vor, packte das Schwert seines Herrn mit der Linken, dann griff er an. Als ob Kankra durch seinen Schrei aus irgendeinem hämischen Traum aufgescheucht worden sei, wandte sie ihren boshaften Blick auf ihn. Aber ein größerer Zorn, als sie ihn in unzähligen Jahren je erlebt hatte, hieb ihr zuerst eine Klaue ab, stach er dann eines ihrer Traubenaugen blind. Kankras gewaltiger Leib war jetzt über Sam. Sie spreizte ihre Beine und drückte ihren riesigen Körper auf ihn hinunter. Sam aber hielt mit beiden Händen die Elbenklinge mit der Spitze nach oben, um das grausige Dach abzuwehren. Und so stieß Kankra sich selbst mit der Kraft ihres eigenen grausamen Willens auf einen schneidenden Dorn. Niemals hatte Kankra einen solchen Schmerz erfahren. Aus dem Sack unterhalb ihres Bauches spritzte Gift, schäumte und sprudelte aus der Wunde hervor. Sam war neben Frodos Kopf auf die Knie gefallen. Ihm schwanden die Sinne von dem üblen Gestank. Da kauerte sie. Aus ihrem Rüssel rann giftiger Speichel. Aus dem verwundeten Auge troff grüne Flüssigkeit. Die großen Bögen ihrer Beine zitterten, als sie sich für den letzten, den tödlichsten aller Sprünge fertig machte. Während Sam seinem Tod in die Augen sah, kam ihm ein Gedanke, als ob eine ferne Stimme gesprochen hätte. Ah. Elbereth, Gildoniel, Ominel, Palan, Iriel, Nanon, Silingutos. Er hob die Fiole. Sie flammte auf wie eine Sternschnuppe. Kein solcher Schrecken aus dem Himmel hatte je zuvor Kankras Gesicht gebrannt. Ihre Vorderfüße zuckten in der Luft. Sie flüchtete, ließ eine grün-gelbe Schleimspur hinter sich und verschwand in der Höhle. Herr Frodo, was ist mit euch? Ihr seid so kalt. Frodo, mein Herr. Lasst mich nicht allein. Geht nicht dahin, wo ich euch nicht folgen kann. Er ist tot. Soll ich meinen Herrn tot und unbegraben hoch oben auf den Gebirge verlassen? Oder weitergehen. Wenn ich weitergehen soll, dann muss ich dein Schwert haben. Dein Sternenglas will ich auch brauchen. Die Herren, die es dir geschenkt hat, die wird es verstehen. Verstehst du es auch, Herr Frodo, mein guter Gott? Ich muss weitergehen. Er wollte gehen, aber er konnte nicht. Er kniete neben seinem Herrn und faltete ihm die kalten Hände. Sollte er Rache nehmen an Gollum? Aber das war es doch nicht, wozu er ausgezogen war. Er schaute auf den hohen Grat. Ein Sturz ins leere Nichts? Das bedeutete nichts tun, nicht einmal Rache nehmen. Und dann holte er Luft. Ich weiß es. Ich muss ihn nehmen. Ich bin der Letzte der Gemeinschaft. Der Auftrag darf nicht scheitern. Leb wohl, mein lieber Herr. Verzeih deinem Sam. Sanft machte er die Spange am Hals auf, hob dann den bleichen Kopf und küsste ihn auf die Stirn, zog vorsichtig die Kette über ihn hinweg, legte den Kopf still wieder hin und streifte selbst die Kette über. Sofort wurde er durch das Gewicht des Rings zu Boden gezogen. Langsam, mit einer großen Anstrengung, stand er dann auf. Ruhe hier, bis ich wiederkomme. Und möge kein böses Geschöpf dir zu nahe kommen. Leb wohl. Plötzlich hörte er Schreie und Stimmen. Es waren Orkstimmen. Er sah kleine rote Lichter und Fackeln, hörte Waffen klirren. Wie konnte er entkommen? Der Ring. Die Spitze der Orkgruppe tauchte in der Schlucht vor ihm auf. Da streifte er hinüber. Sie brauchten keine Minute, da hatten sie Frodo entdeckt. Und Sam musste mit ansehen, wie sie ihn aufhoben und mitschleppten. Dann waren sie unter dem Horn des Turms und verschwanden hinter einer großen Doppeltür. An einem anderen Ort von Mittelerde ritt ein weißer Reiter durch die funkelnde Nacht. Unter seinem schützenden Mantel lugte noch ein anderer, kleinerer hervor, gerade aus einem langen Traum erwachend, in den er, seit der große Ritt begann, versunken war. Wo sind wir, Gandalf? Im Königreich Gondor. Noch durchqueren wir das Land Anorien. Was ist das? Schau, rotes Feuer. Voran, Schattenfell. Wir müssen eilen. Die Leuchtfeuer brennen. Gondor ruft Hilfe herbei. Schlaf weiter, Pippin, fürchte dich nicht. Denn du gehst nicht wie Frodo nach Mordor, sondern mit mir nach Minas Tirith. Und dort wirst du so sicher sein, wie man heutzutage nur irgendwo sein kann. Wenn Gondor fällt oder der Ring erbeutet wird, dann wird auch das Auenland keine Zuflucht sein. Bei Sonnenaufgang erreichten Gandalf und Peregrin Tuck, genannt Pippin, das große Tor der Menschen von Gondor. Lasst mich durch! Ich muss zu eurem Herrn Denethor, solange er noch Truchsess ist. Lasst mich durch! Und die eisernen Torflügel taten sich vor ihnen auf. Das Besondere an Minas Tirith war, dass es auf 7 Stufen erbaut war. Jede von ihnen war in den Berg hineingegraben und mit einer Mauer umgeben worden. Und in jeder Mauer war ein Tor. Die Tore aber lagen nicht in einer Reihe übereinander, sondern versetzt. Und man musste daher den Berg im Zickzack erklimmen. Eine wahrlich starke Feste war das, die kein feindliches Heer einzunehmen vermochte, wenn Männer darin waren, die Waffen führen konnten. Aber es war still hier. Kein Gesicht blickte aus den Fenstern, kein Schritt hallte weit und breit. Gandalf und Pippin kamen zum 7. Tor und Wächter nahmen ihnen Schattenfell ab, denn kein Pferd durfte in die Feste. Rasch schritt Gandalf über den gepflasterten Hof. Ein lieblicher Springbrunnen sprudelte dort, umgeben von leuchtendem Rasen, doch in der Mitte, über den Weiher geneigt, stand ein toter Baum, und traurig rannen die herabfallenden Tropfen von seinen dürren, trockenen Zweigen wieder zurück ins klare Wasser. Oh, Gandalf, 7 Sterne und 7 Steine und einen weißen Baum. Seid vorsichtig mit euren Worten. Jetzt ist nicht die Zeit für Hobbit-Keckheit, mein lieber Pippin. Theoden war ein freundlicher alter Mann. Denethor ist von anderer Art. Stolz und schlau und mächtiger, obwohl er nicht König genannt wird. Er wird dich nach seinem Sohn Boromir fragen. Sag ihm nicht mehr, als du musst. Und schweige über Frodos Auftrag. Und sage auch nichts über Aragorn. Ja, aber... Kein Aber, tu, was ich dich heiße. Wenn man einem mächtigen Herrn die Nachricht vom Tode seines Sohnes überbringt, ist es nicht gerade klug, allzu viel von jemandes Ankunft zu reden, der Anspruch auf die Königswürde erheben wird. Heil, Herr und Truchsess von Minas Tirith, Denethor, Ektelions Sohn. Ich komme mit Rat und Botschaft in dieser dunklen Stunde. Wahrlich dunkel ist die Stunde. Doch obwohl alle Zeichen künden, dass Gondors Untergang nahe ist, bedeutet mir diese Düsternis weniger als meine eigene Düsternis. Mir ist gesagt worden, ihr bringt einen mit, der meinen Sohn Boromir sterben sah. Ist er das? Ihr spracht von seinem Tod, Denethor? Hattet ihr Nachricht darüber, ehe wir kamen? Er, sein Horn. Der Strom hat es mir gebracht. Es ist geborsten. Was hast du dazu zu sagen, Halbling? Ich stand neben ihm, als er das Horn blies. Niemand kam zur Hilfe, nur noch mehr Orks. Und Pippin erzählte die ganze Geschichte von Boromirs Tod. Und als ich ihn zuletzt sah, sank er neben einem Baum nieder und zog sich einen Pfeil aus der Seite. Ich halte sein Andenken in Ehren. Er war sehr tapfer. Er starb, um uns zu retten. Meinen Vetter Merry und mich. Um euch zu retten? Ja. Was ich an Diensten leisten kann, will ich euch anbieten, um meine Schuld abzutragen. Hier, Herr, mein Schwert. Ich nehme deine Dienste an. Du führst eine höfliche Sprache. Und in den kommenden Tagen werden wir alle höflichen Leute brauchen, seien sie groß oder klein. Herr, ich bin nicht von Isengard hierher geritten, 150 Stunden, nur um euch einen kleinen Krieger zu bringen, wie höflich ihr auch sein mag. Bedeutet es euch nichts, dass Theoden eine große Schlacht gewann, dass Isengard zerstört ist und ich Sarumans Stab zerbrochen habe? Es bedeutet mir viel, aber ich weiß bereits genug von diesen Taten. Genug für meine eigenen Pläne gegen die Drohung des Ostens. Glaubt ihr, ich verstehe eure Absicht nicht, wenn ihr eine Stunde lang den verhört, der am wenigsten weiß, während ich daneben sitze? Wenn ihr es versteht, dann seid zufrieden. Der Herr von Gondor darf nicht zum Werkzeug der Absichten anderer Männer gemacht werden, so ehrenwert sie sein mögen. Und in Gondor herrsche ich, mein Herr, und kein anderer. Es sei denn, der König käme wieder. Nun, Herr Truchsess, eure Aufgabe ist es, das Königreich zu bewahren, bis der König kommt. Bei dieser Aufgabe sollt ihr alle Hilfe erhalten, die zu erbitten euch beliebt. Aber das will ich sagen. Kein Reich beherrsche ich, weder Gondor noch irgendein anderes. Doch alles, was Wert hat in dieser Welt, das steht unter meinem Schutz. So. Und ich für meinen Teil werde nicht scheitern. Wenn irgendetwas diese Nacht übersteht, sollte Gondor auch zugrunde gehen. Komm, Peregrin Tuck. Jedenfalls hatte der Herr von Gondor mehr von Pippin erfahren, als er gedacht hatte. Du hast ihm den Diensteid geleistet. War das schlecht? Es war gut getan, Pippin. Es rührte sein Herz und besserte seine Stimmung. Aber denke daran, du unterstehst seinem Befehl. Und er wird es nicht vergessen. Sei also immer noch vorsichtig. Ja. Jetzt geh und schau nach Schattenfell. Die Leute hier haben wenig Erfahrung mit Pferden. Pippin ging auf die Straße und schaute sich um. Die Sonne schien jetzt scharf und hell. Hoch in die blauen Lüfte erhob der Mindoluinberg seinen weißen Helm und schneeigen Mantel. Im Auenland wäre es jetzt 9 Uhr. Eigentlich genau die richtige Zeit für Frühstück. Oh, Pippin. Hey, ihr da. Bleibt stehen, ich will euch was fragen. Seid ihr Peregrin, der Halbling? Ja, und weshalb? Ich heiße Beregund, Baranors Sohn. Ich habe nie zuvor einen Halbling gesehen in unserem Land. So? Ihr seid ein Freund von Mithrandir Gandalf? Kennt ihr ihn gut? Lieber Freund, im Buch der Geschichte gibt es viel zu lesen und ich kann nicht behaupten, mehr als ein oder zwei Seiten gesehen zu haben. Aber Aragorn war der Einzige in der Gemeinschaft, der ihn wirklich gut kannte. Aragorn? Wer ist das? Pippin berichtete von Aragorn und Rohan und auch von seinem Hunger auf ein gutes Frühstück. Und dann ging er mit Beregond zu Schattenfell und ließ das wunderbare Pferd von ihm bestaunen. Beregond indessen, ein Krieger der dritten Schar, fand Gefallen an dem unbefangenen Hobbit und zeigte ihm die Stadt und die Hauptstraße. Was sieht man denn dort drüben? Ist das noch eine Stadt? Ja, das ist Osgiliath, auf beiden Seiten des Anduin. Zerstört von unseren Feinden. Es war mal unsere Hauptstadt. Was? Ihr habt eure Hauptstadt an die Feinde verloren? Und wiedergewonnen. Aber nicht, um darin zu wohnen, nur als Feldwache. Aber dann kamen die grausamen Reiter. Die schwarzen Reiter? Ihr wisst was über sie? Naja, ich will nicht über sie sprechen, Freund. So nah hier gleich bei Mordor. Tja, da drüben liegt es. Immer haben wir in Sichtweite des Schattens gelebt. Und wir erwarten einen neuen Angriff. Später verließ Pippin Beregond, der jetzt Dienst hatte, und wanderte im heißen Nachmittag durch die Stadt. Zwischen den Säulen des Gästehauses traf er auf spielende Kinder. Einer der Jungen sprang auf ihn zu und begrüßte ihn neugierig. Es war Bergil, Beregonds Sohn, wie Pippin deutlich an seinem Gesicht erkennen konnte. Der Junge zog ihn mit sich zum großen Tor, wo man die Heerführer der Außenlehen noch vor Sonnenuntergang erwartete. Das ist Vorlong! Was ist denn das? Das ist Vorlong, der Dicke, der Herr von Lossernach. Das ist dort, wo mein Großvater lebt. Hurra! Der alte Vorlong ist da! Und so kamen die Heerscharen und wurden bejubelt. Schön, dass er da ist. Wie wenig Krieger hat er mitgebracht? Höchstens 200. Wir hatten auf 10-mal so viel gehofft. Die Mannen aus dem Ringlotal 300. Jäger und Hirten und Bauern aus kleinen Dörfern, kärglich bewaffnet. Und zuletzt und am stolzesten Imrahil, Fürst von Dol Amroth, der Vetter von Denethor, mit vergoldeten Bannern, die sein Wappen trugen. Alles in allem weniger als 3000 Mann. Die rote Sonne stand hinter dem Mindolwin. Schatten senkte sich auf die Stadt. Pippin schaute auf und ihm schien, dass der Himmel aschgrau geworden war, als ob ein gewaltiger Staub und Rauch über ihnen hinge. Im Westen hatte die untergehende Sonne den ganzen Dunst in Brand gesteckt und jetzt hob sich der Mindolwin schwarz ab vor einem schwelenden Feuer, mit Funken gesprenkelt. So endet ein schöner Tag im Zorn. Zorn? Zorn wird es geben, wenn ich nicht vor den Abendglocken zu Hause bin. Kommt, Herr Tuck, die Tore werden geschlossen und lebt wohl einstweilen. Lebt wohl.